Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Es gibt ja bekanntlich unter uns Menschen gute und schlechte Sitten, denen man mehr oder weniger treu ist. Eine sehr gute Sitte oder sagen wir eine gute Angewohnheit ist die Tatsache, dass viele Christen in dieser Welt morgens oder abends oder im Laufe des Tages die sogenannten Losungen lesen und sich von diesen bestimmen lassen. Für jeden Tag gibt es eine Losung und die Tageslosung besteht, ich habe mich mal schlau gemacht, seit 1731 aus einem Bibelvers aus dem Alten und dann passend dazu aus dem Neuen Testament. Doch nicht nur für jeden Tag, nicht nur für jede Woche, sondern auch für jedes Jahr gibt es einen Bibelvers. Das ist dann, wenn es fürs Jahr ist, die sogenannte Jahreslosung, die gilt ein langes ganzes Jahr. Und ich pflege am Jahresanfang natürlich über diese Jahreslosung zu sprechen. In der Jahreslosung für 2017 geht es auf den ersten Blick um einen medizinischen Eingriff, denn sie lautet: Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Hesekiel 36, 26. So ein Herz, wenn es denn mal gesund ist, das ist zu echten Höchstleistungen fähig. Man stelle sich mal vor, das menschliche Herz ist so leistungsstark, dass an einem einzigen Tag ein rund 7000 Liter großer Heiztank befüllt werden kann mit dem Volumen, was das Herz pumpt. Unvorstellbar! Täglich pumpt das Herz tausende von Litern durch unseren Körper. Dabei arbeitet es über Jahre sehr, sehr zuverlässig. Wenn man nicht einen Herzfehler hat, durch Rauchen, durch Trinken oder durch was auch immer, das Herz klopft und klopft. Und wir nehmen das als selbstverständlich dahin, dass es funktioniert. Und wenn es mal nicht so klappt, dann fällt uns eigentlich erst so richtig auf, welches wunderbares, kostbares Geschenk uns Gott eigentlich mit dem Herzen gemacht hat. Mittlerweile ist die Medizin so weit, dass man auch bei einem kaputten Herzen mit einigem Erfolg ein neues Herz transplantieren kann, wenn der entsprechende Mensch nicht gerade uralt ist. In eurem Alter, da wird das nicht mehr gemacht, denn eine Herztransplantation, ich habe mal nachgesehen, die kostet rund 150.000 bis 170.000 Euro. Ja, dann habe ich mal nachgesehen, wisst ihr, wann das erste Herz transplantiert wurde? Am 3. Dezember 1967. So lange ist das schon her. Ein südafrikanischer Arzt, der hat das geschafft. Er führte die weltweit erste erfolgreiche Herzverpflanzung durch. Erfolgreich? Der Patient lebte nach dem Eingriff noch genau 18 Tage. Aber für damals war das schon ein riesiger Erfolg. Und dann, ein Jahr später, wurden weltweit schon 102 Herzen verpflanzt. Und dann auch in Deutschland das erste Mal, 1969. Und der Patient, der starb aber bereits schon nach 27 Stunden. Heute werden in Deutschland fast 400 Herzen im Jahr transplantiert. Das heißt also, statistisch gesehen, jeden Tag eins. Aber kommen wir wieder zur himmlischen Herztransplantation zurück. Unser Gott ist ein wahrer Experte für Herzverpflanzungen. Allerdings sind die Herzen, die Gott verpflanzt hat, nicht nach ein paar Jahren wieder kaputt. Sie hören dann nicht auf zu klopfen, so wie das bei einem natürlichen Herz der Fall ist. Nein, Gottes neue Herzen verlängern das Leben nicht um ein paar Jahre, um eine ganze Ewigkeit. Das muss man sich mal vorstellen. Um eine ganze Ewigkeit im wahrsten Sinn des Wortes. Das Herz, von dem hier bei Hesekiel geschrieben ist, steht symbolisch für das ganze Leben der Menschen, auch für die ganze Existenz. Es steht dafür, was uns im Innersten ausmacht. Wir wissen alle, das Herz versorgt den ganzen Körper mit Blut und mit Sauerstoff. Es ist das Zentralorgan. Wenn nun das Herz verändert wird, dann wird auch gleichzeitig der ganze Mensch verändert. Wer ein fröhliches Herz hat, der kann auch von Herzen lachen. Und wir wissen alle, wer ein gebrochenes Herzen hat, dem wird alles sehr schwer. Ein Herz aus Stein macht seinen Träger unbarmherzig und blind vor Gottes Liebe, Güte und Gnade. Vor allem mit den Trägern der unbarmherzigen und blinden Herzen setzt sich der Prophet Hesekiel besonders auseinander. Das Volk Israel war noch in der Verbannung in Babylon. Sie waren blind für das, was Gott ihnen geboten hatte zu Hause. Und dann hieß es, und ich zerstreute sie unter die Heiden und versprengte sie in die Länder und richtete sie nach ihrem Wandel und Tun. Das sagt Gott über das Volk Israel, dem Propheten Hesekiel. Blindheit für Gott und seine Gebote und seine Güte und seine Liebe, das ist Sünde. Das ist Sünde. Diese Beschreibung von Sünde kann auch unseren heutigen Zeitgenossen kaum einsichtig gemacht werden. Vielleicht kennt ihr das auch. Jahrelang haben wir das Leben oft so vor uns hingelebt und dann plötzlich im Alter oder wenn irgendetwas passiert, dann erkennt man, wo man gelandet ist. Wir kennen ja die Geschichte von diesem jungen Mann, der sagte, gib mir das Erbe, was mir zusteht, zu dem Vater. Der Vater gibt ihm das, er gibt es aus und plötzlich erkennt er, dass er nicht die richtige Sicht hatte, nämlich da, wo er bei den Schweinen gelandet war. Die Sünde ist Blindheit vor dem Weg Gottes und auch vor sich selbst, vor seiner eigenen Situation. Und so ist die Sünde für Sünder manchmal oft unsichtbar. Wir Menschen versündigen uns Gott gegenüber nicht, weil wir es unbedingt wissen wollen. Wir sind einfach blind und wissen es noch nicht mal. Ein Dichter hat mal gesagt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Die Aussage beinhaltet etwas Wahres. Hätten wir ein entsprechendes Herz, könnten wir auch gut sehen. Wir versündigen uns aber, weil das entsprechende Empfangsorgan, das Herz, für Gottes Wirklichkeit nicht funktioniert oder sogar kaputt ist. Im Neuen Testament setzt sich Jesus mit den Pharisäern auseinander. Sie sind genau die Pharisäer, die sich selbst für sehend halten und die Jesus Blindheit vorwerfen. Und da sagt Jesus, wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Das Problem ist, wir können uns oft nicht selbst sehend machen. Das können wir überhaupt nicht. Es braucht ein Eingriff von außen. Ich muss schmecken, sehen und erkennen, wer Gott ist und dass er für mich das Beste will. Es gehört zu den Erfahrungen als Christ, dass die meisten Menschen um uns herum nicht sehen, was wir Christen für einen großartigen Gott haben. Viele kennen ihn vielleicht noch aus dem Religionsunterricht oder aus einer anderen Geschichte aus der Bibel, können vielleicht noch den einen Vers auswendig sagen oder einen Liedvers. Aber er sagt oft nichts. Und auch der Besuch des Gottesdienstes ist keine Garantie, dass wir Sinn und Geschmack für Gottes Wort bekommen. Das kann einen schon traurig machen. Vielleicht denkt ihr jetzt an die lieben Menschen, die euch nahe standen. Gute Freunde, Kinder, die unter Umständen so weit entfernt sind von Gott. Es gehört zu den nur schwerlich verständlichen und noch weniger ertragbaren Geheimnissen des Glaubens, dass wir Menschen, die wir sehen können, nicht die, die Gott nicht erkennen, sehend machen können. Obwohl wir uns das wünschen. Ich bete schon sehr lange für bestimmte Leute, die sind immer noch blind. Die sehen nichts. Ich habe jetzt einen, das müsst ihr euch mal vorstellen, einen 10 Jahre alten Jungen kennengelernt. Der sagt doch ganz einfach, ich glaube nicht an Gott. Ich glaube an die Wissenschaft. 10 Jahre. Oh, da hat die Oma viel mit zu tun. So ist das. Dann sehen wir nichts mehr. Weil wir blind sind. Da möchte man was beschreiben, aber wir können es nicht. Könnt ihr eigentlich den Geschmack von Honig beschreiben? Ja, man kann es versuchen, aber man bleibt doch nur an der Oberfläche. Honig, wissen wir alle, ist eine zähe, klebrige Masse. Aber erst wenn diese Masse sich auf der eigenen Zunge entfaltet, kann man wirklich verstehen, was Honig ist, aber man kann es so schlecht beschreiben. So ist das auch mit dem Wort Gottes. Ich muss es erfahren. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Ich muss ihn erfahren, um zu erleben, dass er mein Leben ändern kann. Hesekiel beschreibt am Anfang seines Buches folgende Begebenheit. Gott sprach zu mir, du Menschenkind, iss, was du vor dir hast. Iss diese Schriftrolle und gehe hin und rede zum Haus Israel. Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir, du Menschenkind, du musst diese Schriftrolle, die ich dir gebe, in dich hineinessen und deinen Leib damit füllen. Da aß ich sie und sie war in meinem Munde so süß wie Honig. Können wir uns kaum vorstellen. Früher hatten die ja nicht so Bücher. Das Alte Testament gab es ja noch nicht in der Form, wie es heute es gibt, sondern die hatten so Rollen. Und da musste der eine ganze Rolle aufessen, damit der merkte, wie süß das Wort Gottes im Munde ist. Diese Verse sind übrigens der Grund, warum im alten Israel, wenn die Kinder mit 6 Jahren in die Schule kamen, der Lehrer am ersten Schultag die Lerntafeln der Schüler mit Honig einschmierte, bis das alles klebte. Honig war ein Bild für die Gnade Gottes. Es war das Beste, was man damals kriegen konnte. Und dann forderte der Lehrer seine Klasse auf, den Honig von der Tafel oder von den Tafeln zu lecken. Dabei zitierte er sinngemäß den Vers aus dem Buche Hesekiel, den ich gerade vorgelesen habe. Mögen Gottes Worte so süß sein wie der Honig in eurem Mund. Uns das schon mal überlegt. Wie oft empfinden wir Gottes Wort als hart, als bitter, aber doch nicht als Honig. Ich demnächst wieder Gottes Wort lese, dann will ich daran denken, das ist Honig. Gott selbst ist es, der uns diesen Honig, der uns ein neues Herz schenkt, der uns die Blindheit vor den Augen entfernt und seine Gnade schmecken lässt, die so süß ist wie Honig. Doch dieses ist nur möglich, weil sich Gottes Sohn auf den Weg gemacht hat zu uns Menschen. Schauen wir auf das Ergebnis von Weihnachten. Es war die Sünde und Blindheit von uns Menschen, die letztlich dazu geführt hat, dass Jesus am Kreuz getötet wurde. Doch gerade dieser Moment am Kreuz, wo scheinbar alles dunkel wurde, markiert den Wendepunkt. Von da an erkennen Menschen, wer Gott wirklich ist. Einer der ersten, dem diese Erkenntnis geschenkt wurde, war ein römischer Hauptmann, der die Hinrichtung Jesu bewachen sollte. Was sagte er? Dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Als Christen haben wir in unserer Taufe ein neues Herz bekommen. Eins, das Gottes Gnade schmecken und sehen kann. Oder schmecken und sehen sollte. Damit wir diesen Geschmack nicht vergessen, lädt Jesus uns immer wieder ein in die Gottesdienste. Immer wieder neu, damit wir schmecken und sehen können, wie freundlich der Herr ist. Und besonders deutlich wird das ja auch beim Abendmahl. Das größte Wunder, das in der Rede des Propheten angekündigt wird, ist in der Jahreslosung zu finden. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Bedeutsamer als alle politischen und wirtschaftlichen Veränderungen, die Gott ankündigt, ist dieses Programm. Die Veränderung der Herzen der Menschen. Erst dann, wenn sich da etwas tut, erst dann kann sich da auch die Welt zum Besseren wandeln. Das harte Herz aus Stein hat keine Zukunft. Keine Zukunft. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Die Jahreslosung beschreibt dieses als ein Geschenk. Wir sind wirklich darauf angewiesen, dass Gott uns ein Herz schenkt, ein neues Herz schenkt, das nicht aus Stein ist und auch nicht zum Stein werden kann. Dass sein Geist in uns lebendig ist und uns erinnert, welche Wege die richtigen sind. Aber dieses geschenkte Herz muss sich erst einmal in uns durchsetzen und anwachsen. Oft sind wir da hin und her gerissen. Es gibt ein schönes Märchen von Wilhelm Hauff, das kalte Herz. Habt ihr wahrscheinlich schon mal in der Jugend gehört. Da ist der Peter, ein junger Köhler im Schwarzwald. Es ist sein armseliges Leben leid. Er fühlt sich verachtet und minderwertig und er verdient kaum Geld mit seiner schweren und dreckigen Arbeit. So lässt er sich schließlich verführen, dem mächtigen teuflischen Waldgeist, dem Holländer Michel, sein Herz zu geben. Stattdessen bekommt er ein steinernes Herz eingepflanzt. Und von nun an scheint es in seinem Leben bergauf zu gehen. Er wird reich, heiratet eine schöne junge Frau und lässt es sich gut gehen. Nur wirklich gut geht's ihm nicht. Mit seinem steinernen Herzen kann er nämlich nichts mehr fühlen. Man hat ihm eingeredet, das sei auch so gut. Sonst verteilte er das Geld den Armen, aber nun behält er es. Das, was er verdient hat, das behält er. Mitleid kennt er nicht. Selbst seine alte Mutter speist er mit einem geringen Almosen ab und ärgert sich nachher, dass er ihr überhaupt was gegeben hat. Liebe kennt er nicht mehr. Aber er stellt mit der Zeit fest, er hat auch keine Freunde mehr. Er ist ganz allein. Früher hat er sich an Kleinigkeiten freuen können. An schönen Blumen, dem herrlichen Sonnenuntergang, an einem netten Beisammensein mit freundlichen Menschen. Alles aus und vorbei. Das kalte Herz, nein, sein kaltes Herz kennt keine Regungen. Nur Geldgier und Selbstsucht. Und Zorn und Ärger darüber, dass seine Frau gelegentlich einem Bettler doch etwas gibt. Und in diesem Zorn, da erschlägt er seine Frau. Doch dann kommt er ins Nachdenken. Mitleid und Reue kann er nicht fühlen. Aber er merkt in seinem Leben, da stimmt etwas nicht. Ein kaltes, steinernes Herz, damit kann man nicht leben. Nicht wirklich leben im Vollsinn des Wortes. Denn zum Leben gehört auch das Fühlen dazu. oft das Leid, den Schmerz, aber auf der anderen Seite auch die Freude. Ein solches Herz aus Stein scheinen manche Menschen zu haben. Es ist inzwischen zu einer Redewendung geworden. Der oder die, ein Herz aus Stein, hartherzig, das sagt man. Der Mensch ist zu keiner Liebe, zu keinem Mitgefühl fähig. Er denkt nur an sich selbst. Und so erklärt der Prophet Hesekiel den Israeliten, die nach der Zerstörung in Babylon wohnten, Gott sagt, eure Herzen sind aus Stein. Liebe zu dem Nächsten, zum Mitmenschen gibt es doch nicht. Liebe zu Gott, die damit zusammenhängt, auch nicht. Alles erkaltet, ist hart wie Stein, keine Hoffnung mehr, oder? Im Märchen schafft es der Kohlenpeter, mit einer List sein echtes Herz zurückzubekommen. Er wird belohnt. Seine Frau wird wieder lebendig und er führt von jetzt ein anständiges Leben. Hat sein Auskommen und gutes Ansehen. Nicht zu viel Geld, aber auch nicht zu wenig. Das ist ein Märchen. Aber im wahren Leben? Wie ist es mit den Menschen, die ein hartes Herz haben? Und wir müssen uns auch selber fragen, bin ich es nicht manchmal auch? Habe ich nicht manchmal auch ein hartes Herz? Manchmal denke ich, ich kann doch nicht all das Leid an mich heranlassen, von dem ich höre und was ich sehe. Brauche nur eine Zeitung zu gucken. Mein Herz ist nicht immer so liebevoll, wie es sein sollte. Wissen wir alle. Was kann ich tun? Gott stellt zwar beim Propheten Hesekiel fest, euer Herzen sind aus Stein, aber es geht auch weiter. Denn ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Gott selbst sorgt dafür, dass wir nicht stehen bleiben. Er bleibt nicht bei mir stehen. Er geht weiter. Er sorgt dafür, dass ich nicht verzweifeln muss, wo ich auch immer versage. Mit einem fleischernen Herzen, das mir sagt, was ich zu tun habe, kann ich seine Gebote erfüllen, seinen Weg gehen und die Mitmenschen lieben. Ein kaltes, steinerndes Herz, damit kann man nicht leben. Nein, das geht nicht. Zum Leben gehört das Fühlen. Auf der anderen Seite auch die Freude. So sieht es aus mit dem steinernden Herz und mit dem fleischernen Herz. Mit dem fleischernen Herz kann man leben, kann man auch schwierige Menschen lieben. Mit diesem fleischernen Herz kann ich auf Gott achten. Er kann etwas damit anfangen, mit unserem verlorenen Leben und mit unserem ausgebrannten Herz. Gott kann, Gott will und Gott wird es erneuern. Und ich sehe ihn bei mir und auch bei euch schon am Werk. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Amen.